Österreich 2. Literatur am Feiertag. Den Traum vom ruhigen, besinnlichen Weihnachtsfest hegt auch der berühmte Kommissar Maigret. Aber wenn man eben Maigret heißt, bleibt es ein Traum. Maigrets Weihnachtsfest. Hörspiel nach Georges Simenons gleichnamiger Geschichte von Leo Braune. Guten Morgen, Monsieur Maigret. Guten Morgen. Sie verzeihen uns hoffentlich diese Störung. Ich bin Mademoiselle Doncoeur und das ist meine Nachbarin, Madame Marthe. Madame? Monsieur? Sie fragen sich vielleicht, woher wir die Kühnheit nehmen, uns an Sie zu wenden. Wie jeder hier im Viertel wissen wir natürlich, mit wem wir hier als Nachbarn die Ehre haben, Herr Kommissar. Um was geht es? Also, bitte, heute Morgen, oder nein, besser gesagt, heute Nacht, geschah in unserem Haus etwas so Merkwürdiges, dass ich es einfach für unsere Pflicht hielt, mit Ihnen darüber zu sprechen. Madame Martin wollte Sie nicht stören, aber ich sagte ihr, wir müssen Madame, unbedingt... Madame, Sie wohnen ebenfalls im Haus gegenüber? Ja, Monsieur. Wir wohnen auf derselben Etage. Ihre Wohnung genau gegenüber. Monsieur Martin befindet sich oft auf Geschäftsreise. Er ist nämlich Handelsvertreter. Ah ja. Und seit 2 Monaten liegt die kleine Tochter der Martins infolge eines ganz dummen Unfalls im Bett. So, so. Sie haben also eine Tochter, Madame. Ja, das ist nicht ganz richtig. Es ist nicht unsere Tochter, sondern unsere Nichte. Ja. Ihre Mutter ist vor etwa mehr als 2 Jahren gestorben und seitdem lebt das Kind bei uns. Sie hat sich auf der Treppe das Bein gebrochen und... Ah ja, und wie alt ist sie? Sie ist 7 Jahre. Nicht wahr, Madame Martin? Sie wird im Januar 7. Ja, eben, ja. Um 8 Uhr habe ich an der Wohnungstür geklopft. Ja, ich war noch nicht aufgestanden, es ist ja Feiertag. Also ich habe manchmal schlafe ich ziemlich lange. Wir haben dann zusammen die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet. Hat das Kind ein eigenes Zimmer? Ja. Die Wohnung besteht aus 2 Schlafzimmern, einer Toilette, einem Wohnzimmer und einer Küche. Ja. War da Colette schon wach? Ja, man sah gleich, dass sie schon länger wach lag und wartete. Sie wissen doch, wie Kinder am Weihnachtsmorgen sind. Ja, ich wünschte ihr also ein frohes Weihnachtsfest. Und wissen Sie, was sie mir geantwortet hat? Ich hab ihn gesehen. Wen hat sie denn gesehen? Den Weihnachtsmann. Wann hast du ihn gesehen und wo, sagte ich. Hier, heute Nacht, er ist in mein Zimmer gekommen. Ja, er hatte eine Lampe. Und hat er das Licht angeknipst? Nein, er hatte eine Taschenlampe. Ja, nun sagen Sie mal, hat sie tatsächlich jemanden gesehen? Ja, Herr Kommissar. Wir haben nämlich den Beweis dafür. Die Kleine schlug ihre Bettdecke zurück und zeigte uns eine wunderschöne Puppe, die sie fest im Arm hielt. Und gestern befand sich diese Puppe noch nicht im Haus. Das ist noch nicht alles. Sie ist sicher, jemanden gesehen zu haben, der wie ein Weihnachtsmann angezogen war. Also mit einem weißen Bart und einem weiten roten Mantel. Und wann genau ist sie aufgewacht? Das weiß sie nicht. Der Weihnachtsmann, sagte Colette, bückte sich und schien sich auf dem Boden hockend mit irgendetwas abzumühen. Und hatte das Kind keine Angst? Nein, sie beobachtete ihn. Und heute Morgen sagte sie uns, er habe versucht, ein Loch in den Fußboden zu bohren. Der Mann muss sich aber beobachtet gefühlt haben. Er stand auf und kam ans Bett, auf das er eine große Puppe setzte, wobei er den Finger auf den Mund legte. Und sie hat ihn hinausgehen sehen? Ja, das hat sie, ja. Durch den Fußboden? Nein, durch die Tür. Durch die Tür. In welches Zimmer führt denn diese Tür? Sie geht direkt auf den Flur. Das Zimmer ist nämlich früher vermietet worden. Es ist sowohl mit der Wohnung als auch mit dem Hausflur verbunden. War denn die Tür in den Hausflur nicht abgeschlossen? Ja, natürlich war sie das. Ich lasse das Kind doch nicht in einem Zimmer schlafen, das nicht abgeschlossen ist. Ist die Tür aufgebrochen worden? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Mademoiselle Doncoeur hat sofort vorgeschlagen, zu Ihnen zu gehen. Ja. Haben Sie ein Loch im Boden entdeckt? Nein, also nicht gerade ein Loch, aber man sieht sehr genau, dass die Dielen hochgehoben worden sind. So. Tja, sagen Sie mal, Madame Martin, haben Sie eine Ahnung, was sich unter diesen Dielen befunden haben könnte? Nein, Monsieur. Wie lange wohnen Sie schon in der Wohnung? Seit meiner Heirat, vor 5 Jahren. Aha. Gehörte das Zimmer damals auch schon zur Wohnung? Ja. Wissen Sie, wer vor Ihnen dort gewohnt hat? Mein Mann. Als ich ihn heiratete, hatte er bereits eine eigene Wohnung. Meinen Sie nicht, dass er Colette vielleicht überraschen wollte? Er befindet sich 600 oder 700 Kilometer weit weg von hier. Ach so. Ja, wissen Sie, wo er jetzt ist? Bergerac. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Ich erwähnte den Vorfall natürlich nicht. Ich wollte ihn ja nicht beunruhigen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist heute Nacht jemand als Weihnachtsmann verkleidet bei Ihnen eingedrungen. Jedenfalls behauptet es die Kleine. Ja. Sind Sie gestern Abend weggegangen? Nein, Herr Kommissar. Und es war niemand bei Ihnen? Ich empfange in Abwesenheit meines Mannes keinen Besuch. Pardon. Sind Sie spät zu Bett gegangen? Gleich nachdem das Radio die Mitternachtsmette gesendet hatte. Bis dahin hatte ich gelesen. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches gehört? Nein. Colette ist ein Waisenkind, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ihre Mutter ist tot. Ah ja. Und der Vater lebt noch. Wo ist er? Wie heißt er? Er ist der Bruder meines Mannes, Pohlmachter. Wo er allerdings ist... Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Das ist jetzt mehr als einen Monat her. Es war so um Allerheiligen herum. Er beendete gerade wieder eine mehrtägige Klausur. Pardon? Er trinkt. Er hat schon vorher getrunken, aber nicht übermäßig und nicht so, dass er deswegen Dummheiten machte. Er arbeitete regelmäßig. Nach dem Unfall... Sie meinen den Unfall seiner Tochter? Nein, ich spreche von dem Unfall, bei dem seine Frau ums Leben kam. Und wann genau war das? Vor ungefähr 3 Jahren. Seine Frau war sofort tot. Wir haben die Kleine zu uns genommen. Wir haben sie praktisch adoptiert. Und von Zeit zu Zeit besucht er sie, aber nur, wenn er mehr oder weniger nüchtern ist. Glauben Sie nicht, es könnte ihm in den Sinn gekommen sein, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden, um seine Tochter zu besuchen? Ja, nein. Genau das Gleiche habe ich zu Mademoiselle Doncoeur gesagt. Sehen Sie, aber sie hat trotzdem darauf bestanden, mit Ihnen darüber zu sprechen. Weil er keinen Grund gehabt hätte, Fußbodendielen hochzuheben. Bitte entschuldigen Sie, Monsieur Maigret, dass wir Sie gestört haben. Es tut mir leid, aber es ist nicht meine Schuld. Ich bin sicher, es handelt sich um einen dummen Scherz meines Schwagers. Wenn er getrunken hat, weiß man nie genau, was in seinem Kopf vorgeht. Darf ich Sie, Madame, um die Erlaubnis bitten, ein wenig mit Colette plaudern zu dürfen? Ja, ich will Sie nicht daran hindern. Wenn Sie glauben, dass das nötig ist? Doch, ja, ich danke Ihnen, Kommissar Maigret. Etwa in einer Stunde bin ich bei Ihnen. Ja, vielen Dank, aber ich möchte vorher noch einige Erkundigungen einholen. Madame Martin, Mademoiselle, Monsieur, Sie finden ja den Weg. Wir danken Ihnen. Kommissar Maigret am Apparat. Ah ja, hier ist Lucas. Sind Sie hier? Lucas, du bist es. Gibt's was Neues? Viel Arbeit? Was? Fast nichts. Nein, das ist so das Übliche. Ja. Kannst du einige Erkundigungen für mich einziehen? Wir müssen einen gewissen Paul Martin ausfindig machen. Paul Martin. Ja. Alkoholiker ohne festen Wohnsitz. Ja. Finde heraus, wo er die Weihnachtsnacht verbracht hat. Ja, ist in Ordnung. Ja, das ist doch nicht alles, mein Lieber. Ruf noch bitte Bergerac an. Bergerac? In Bergerac im Hotel de Bordeaux. Ja. Da wohnt ein Geschäftsreisender namens Jean Martin. Jean Martin? Jean Martin, nicht also Paul Martin. Das ist der andere, das ist der Bruder. Ja, ich möchte jetzt wissen, ob dieser Jean Martin im Lauf des gestrigen Tages oder während der Nacht einen Anruf aus Paris bekommen hat oder ein Telegramm. Und... lass auch noch nachforschen, wo er den Abend verbracht hat. Ja, ich glaube, das wäre alles. Na gut, soll ich zurückrufen? Nein, ich muss noch weg. Ich werde dich wieder anrufen. Sagen Sie, ist in Ihrem Viertel etwas passiert? Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Musik. komme gleich wieder, Colette, ja? Oh, Monsieur Maigret, bitte, bitte treten Sie doch ein, ja? Madame Martin ist nicht da? Nein, sie ist vor einer Weile weggegangen. Bitte, bitte. Sie bat mich hier so lange, auf Sie zu warten. Guten Tag, Mademoiselle. Ja, ich sagte ihr, dass das nicht richtig sei, weil sie ja jeden Moment kommen würden und dass sie besser zu Hause bleiben sollte. Aber sie antwortete, dass sie gestern nicht eingekauft habe und deshalb gar nichts mehr im Hause sei und dass später ja alle Geschäfte geschlossen seien. So, so. Ich passe auf die Kleine auf, während sie weg ist. Ah ja, ich verstehe. Colette freut sich darauf, sie zu sehen. Ich habe ihr nämlich von ihnen erzählt. Ah ja. Sie hat nur Angst, dass sie ihr die Puppe wieder wegnehmen. Na sowas. Wann hat sich Madame Martin denn dazu entschlossen, wegzugehen? Gleich nachdem wir von Ihnen wiederkamen. Geht sie sehr oft weg? Nein, ziemlich selten. Nur um einzukaufen. Mademoiselle und Coeur. Ja. Gehen wir doch jetzt zu Colette. Ja, dann. Bitte, hier hinein. Danke, bitte hier, vielen Kommissar, Dank. Ja? Guten Tag. Meine kleine Mademoiselle. Sind Sie der Kommissar, Monsieur? Ja, der bin ich. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Glauben Sie wenigstens, dass es der Weihnachtsmann war, der mich heute Nacht besucht hat? Ja, davon bin ich überzeugt, mein Kind. Mama Lorraine glaubt es nicht. Sie glaubt mir nie. Mademoiselle, wenn Sie beschäftigt sein sollten, nicht wahr? Ja, ich gehe schnell zu mir hinüber, ja, um nachzusehen, ob nichts angebrannt ist. Bitte, ja? Sehr, bitte sehr, Mademoiselle. Sag mal, mein Kind, hast du Mama Lorraine sehr gern? Ja, Monsieur. Kommen viele Freunde dich besuchen, seitdem du hier im Bett liegst? Es kommt nie jemand. Nie? Bist du da ganz sicher? Nur der Gasmann oder der vom Elektrizitätswerk. Ich höre sie, weil die Tür fast immer offen steht. Nur zweimal ist jemand anders gekommen. Und wer war das denn? Ich habe nicht gesehen. Ich habe gehört, wie er an die andere Tür klopfte und etwas sagte. Mama Lorraine hat dann sofort die Tür zu meinem Zimmer geschlossen. Und dann? Sie haben eine ganze Weile leise miteinander gesprochen. Und du hast nicht gehört, was sie da gesprochen haben? Nein, nachher hat sie mir erzählt, dass er sie mit einer Versicherungssache gelangweilt hat. Mit einer Versicherungssache, so, so. Und ist dieser Mann wiedergekommen? Vor 5 oder 6 Tagen. Diesmal kam er abends, als in meinem Zimmer das Licht schon ausgemacht worden war. Na, so. Ich schlief noch nicht. Ich hörte, wie es klopfte und wie sie leise miteinander sprachen, wie beim ersten Mal. Ist der Mann denn lange geblieben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin dann eingeschlafen. Und beide Male hast du diesen Mann nicht gesehen? Nein, aber ich würde seine Stimme wiedererkennen. Würdest du sie auch wiedererkennen, wenn er ganz leise spricht? Ja, eben weil er immer leise spricht. Ich kann die Puppe behalten, nicht wahr? Aber selbstverständlich, mein Kind, kannst du die Puppe behalten. Wo hat denn hier im Fußboden der Weihnachtsmann gebohrt? Dort, Monsieur. Ah ja, hier. Ja, ich sehe. Sag mal, wurde der Weihnachtsmann nicht böse, als er sah, dass du ihm zuschautest? Nein, Monsieur, aber ich glaube, er hat gelächelt. Ich bin mir nicht sicher wegen seines Bartes. Es war nicht sehr hell. Aber ich weiß genau, dass er einen Finger auf den Mund gelegt hat, damit ich nicht rufe, weil die Großen ihm nicht begegnen dürfen. Haben Sie ihn schon einmal getroffen? Oh ja, das ist aber schon lange her. Als Sie noch klein waren? Ja. So, war sie brav? Guten Tag, Madame Martin. Guten Tag, entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Aber ich bitte Sie. Ich musste noch mal weggehen, um Verschiedenes einzukaufen. Haben Sie niemanden getroffen? Wie bitte? Nun, ich dachte nur, dass jemand vielleicht versucht hätte, mit Ihnen zu sprechen. Wieso? Herr Kommissar, ich wollte... Ja, ach, bitte. Madame Martin. Es wäre mir lieb, wenn Sie bei Colette blieben, während wir ins Wohnzimmer gehen. Kommen Sie. Ja. Sehr gern. Und schließen Sie die Tür, bitte. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Darf ich noch schnell die Sachen abstellen? Aber bitte sehr. Mademoiselle Doncoeur ist sehr engagiert. Welch glücklicher Zufall für eine alte Jungfer, nicht wahr? Besonders für eine alte Jungfer, die Zeitungsartikel über einen Kommissar sammelt, der sich nun endlich in ihrem eigenen Haus befindet. Bitte wollen Sie sich nicht setzen. Dankeschön. Darf ich rauchen? Bitte sehr. Sie sind nicht berufstätig, Madame Martin? Das wäre schwierig für mich. Zu arbeiten? Und mich um den Haushalt zu kümmern, um das Kind. Übrigens erlaubt mein Mann nicht, dass ich arbeite. Aber Sie haben gearbeitet, bevor Sie ihn kennenlernten? Ja, selbstverständlich. Wo haben Sie zu dieser Zeit gearbeitet? Bei Monsieur Lorieux im Palais Royal. Ah ja, als Sekretärin? Monsieur Lorieux hatte ein Schmuckgeschäft, oder genauer gesagt, er handelte mit Gold und alten Münzen. Ich war gleichzeitig Verkäuferin, Sekretärin und Buchhalterin. Ich führte das Geschäft, wenn er nicht da war. War Monsieur Lorieux verheiratet? Ja, und Vater von 3 Kindern. Sind Sie dort weggegangen, als Sie Martin heirateten? Nicht gleich. In den ersten Monaten bin ich dort geblieben. Und dann? Ja, an einem Morgen um 9 Uhr erschien ich wie gewöhnlich vor dem Geschäft. Dessen Tür war jedoch verschlossen. Ich wartete. Ich glaubte, Monsieur Lorieux hätte sich verspätet. Er wohnte nicht im Geschäft? Nein. Er wohnte mit seiner Familie in der Rue Mazarin. Um 9:30 wurde ich unruhig. Ich rief seine Frau an und sie sagte mir, dass er wie gewöhnlich um 8 Uhr die Wohnung verlassen hätte. Ja, er wurde nie wieder gesehen und ließ auch nichts von sich hören. Hat die Polizei die Geschäftsräume durchsucht? Ja, da war alles in Ordnung, genauso wie immer. Nichts war verschwunden. Hat Ihr Mann ihn gekannt? Sie haben nie miteinander gesprochen. Jean wartete manchmal nach Ladenschluss auf mich, aber er hielt sich jedoch immer in einiger Entfernung. Ist das jetzt alles, was Sie wissen wollen? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Madame Martin, dass Sie es waren, die zu mir gekommen ist. Weil diese verrückte Alte sich auf die Gelegenheit gestürzt hat, Sie aus der Nähe zu sehen und mich fast gewaltsam zu Ihnen geschleppt hat. Mögen Sie Mademoiselle Doncoeur nicht? Ich mag keine Leute, die sich in Angelegenheiten mischen, die sie nichts angehen. Ah, trotzdem ertragen Sie sie? Weil ich es muss. Colette verlangt nach ihr, besonders seitdem sie im Bett liegt. Darf ich Sie fragen, Madame, wohin Sie heute Morgen gegangen sind? Ich habe Einkäufe gemacht. Ah ja. In der Rue du Chemin Vert oder in der Rue Amelot? In der Rue du Chemin Vert und in der Rue Amelot. Haben Sie noch weitere Fragen? Ich wüsste gern den Namen Ihres Versicherungsagenten. Meines Versicherungsagenten? Ja. Ich verstehe. Sie haben das Kind ausgefragt. Madame, ich möchte gerne wissen, wie heißt derjenige, der Sie besucht hat? Das hat Colette Ihnen also auch erzählt. Ja, es ist jemand gekommen. Einer von denen, die von Tür zu Tür gehen, bei denen man seine liebe Not hat, sie wieder loszuwerden. Es ging um eine Lebensversicherung. Wie lange war der Versicherungsagent bei Ihnen? So lange, wie ich brauchte, um ihn wieder loszuwerden. Und von welcher Versicherungsgesellschaft kam er? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit gegenseitig oder so. Und er hat es dann noch einmal versucht? Stimmt. Das wäre alles. Sollte Ihr Schwager Sie besuchen kommen, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich das wissen ließen. Oder wenn Sie ihn gleich zu mir schicken. Gut. Ich bin den ganzen Tag zu Hause zu erreichen. Auf Wiedersehen, Madame. Ich danke dir, Liebling. Es war ausgezeichnet. Entschuldige bitte meine Zerstreutheit, aber... Ich weiß nicht. Du hast gar nicht aufgegessen, Chérie. Glaubst du denn, dass noch etwas passieren wird? Das wäre ein schrecklicher Gedanke, wirklich. Hallo? Ja, Lika? Ja. Also, ich habe getan, worum Sie mich gebeten haben, Chef. Ja. Hast du etwas von Paul Martin gehört? Ja, das war nicht schwer. Er ist auf wenigstens 4 oder 5 Polizei Revieren zwischen der Bastille, dem Rathaus und dem Boulevard Saint-Michel. Und weißt du, was er heute Nacht gemacht hat? Ja, gegen Abend ist er ins Quartier Latin gegangen und hat vor einem Nachtlokal den Leuten die Wagentür geöffnet. Aha. Er muss genug Geld bekommen haben, um zu trinken, denn um 4 Uhr morgens hat man ihn 100 Meter von der Place Maubert entfernt total betrunken aufgelesen und aufs Revier mitgenommen. Sehr gut. Und was ist mit Bergerac? Ja, Jean Martin nimmt den ersten Nachmittagszug. Er schien ziemlich überrascht und beunruhigt über den Telefonanruf von heute Morgen zu sein. Wieso? Hat er nur den einen Anruf bekommen? Heute Morgen, ja. Aber er ist gestern Abend angerufen worden. Als er gerade an der Gästetafel zu Abend aß. Gestern Abend? Weißt du, wer da angerufen hat? Ja, ich weiß nicht. Die Hotelangestellte, die das Gespräch angenommen hat, versichert, dass es eine Männerstimme war. Jean Martin fragte. Sie hat ihn von einer Kellnerin holen lassen. Und als er an den Apparat kam, war niemand mehr am anderen Ende der Leitung. Und das hat ihm den Abend ziemlich verdorben. Ja, ist das also alles, was Sie wissen wollten, Chef? Ja. Sagen Sie, im Moment ist in Ihrem Viertel ein Verbrechen passiert? Bis jetzt ist das nur eine Geschichte von einem Weihnachtsmann und einer Puppe. Was? Ja, einen Augenblick noch, Lücker. Ja. Könntest du versuchen, die Adresse des Direktors der Firma Zenit in der Avenue de l'Opéra zu bekommen? Moment, ich notiere, Firma Zenit. Ja, und frage den Direktor, ob jemand von ihm Jean Martins Aufenthalt wissen wollte. Rufst du zurück? Ja, sobald ich es herausbekommen habe. Gut. Möchtest du einen Calvados? Ja, sehr gern. Bitte sehr. Danke. Sag mal, welche Farbe haben Ihre Augen? Colettes natürlich. Mein Gott, das könnte ich nicht mal sagen. Also, braun sind Sie sicher nicht. Sie hat blonde Haare. Nun, dann sind Sie blau. Vielleicht sind Sie blau. Sehr hell sind Sie jedenfalls. Und ganz besonders ruhig. Siehst du, weil sie die Dinge nicht so wie ein Kind betrachtet. Hat sie überhaupt gelacht? Gelacht? Sie hatte keine Gelegenheit dazu. Ach, ein richtiges Kind findet immer einen Anlass zum Lachen. Es genügt, wenn es Zutrauen gefasst hat. Und wenn man es in seiner Welt lässt. Ich mag diese Frau nicht. Ist dir Mademoiselle Doncoeur lieber? Sie ist zwar eine alte Jungfer, aber ich bin sicher, dass sie besser mit der Kleinen umgehen kann als diese Madame Martin. Sie gehört zu den Frauen, die beim Auswiegen aufpassen, ja, ja, mit misstrauischem Blick das Geld Stück für Stück aus dem Portemonnaie nehmen, als wenn alle Welt versuchen würde, sie zu betrügen. Ach Gott. Moment. Hallo? Ja? Ja, Lücker, Chef. Ah, Lücker. Also, es fragte gestern Morgen wirklich jemand nach dem Aufenthaltsort Jean Martins. Ich sprach mit seinem Chef persönlich. Ja. Er gab dem Anrufer auch Martins Telefonnummer in Bergerac. Und hat der Anrufer einen Namen genannt? Nicht, dass ich wüsste. Aber noch etwas. Paul Martin ist hier, Chef. Ah ja. Hat man ihn zu dir gebracht? Ja. Er fragte mich, warum. Und zuerst dachte er, seiner Tochter wäre irgendetwas zugestoßen und er fing an zu weinen. Und jetzt ist er wieder ruhig und hat einen fürchterlichen Kater. Könnte ihn jemand zu mir begleiten? Ich habe ihn bereits zu Ihnen geschickt. Er müsste bald da sein. Brauchen Sie mich denn jetzt noch? Ja, setz dich doch bitte mit dem Kommissariat im Palais Royal in Verbindung. Vor ungefähr 5 Jahren ist ein gewisser Lorilleux spurlos verschwunden. Lorilleux? Ja. Lorilleux, ja. Hm. Ich möchte alle greifbaren Einzelheiten über diesen Fall wissen. Na gut, und dann soll ich zurückrufen? Ja, bitte. Ich werde ja wohl kaum weggehen. Hast du mitgehört? Weißt du, was du gesagt hast, habe ich natürlich gehört. Was denkst du denn? Aber trotzdem, ich verstehe nicht ganz. Gestern Morgen hat ein Mann im Büro angerufen, um herauszubekommen, wo Jean Martin ist. Sicher hat derselbe Mann abends in Bergerac angerufen, um sich zu vergewissern, dass Martin noch immer dort war, sich also in der Weihnachtsnacht nicht am Boulevard Richard Lenoir aufhalten konnte. Und das soll also der Mann sein, der in das Haus eingedrungen ist? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach. Immerhin beweist das, dass es nicht Paul Martin war. Denn der hätte sich diese beiden Telefonanrufe ersparen können. Er hätte sich ohne weiteres bei seiner Schwägerin erkundigen können. Wie lange, glaubst du, ist die Kleine noch gezwungen, das Bein in Gips zu halten? Da sie bereits seit 2 Monaten im Bett liegt, hat sie gute Aussichten, nicht mehr lange in Gips liegen zu müssen. In einigen Tagen oder spätestens in einigen Wochen wird die Kleine also ihr Zimmer verlassen können. Und das Feld wird frei sein. Jedermann wird mühelos in die Wohnung gelangen können, ohne sich als Weihnachtsmann verkleiden zu müssen. Ja, und? Ja, und ich meine nur, dass der Mann nicht länger warten kann. Stimmt. In einigen Tagen wird Martin von seiner Geschäftsreise zurück sein. Genau so ist es. Was könnte man unter dem Fußboden denn vermuten? Die Frage ist, hat man wirklich etwas gefunden? Wenn der Besucher nämlich nichts gefunden hat, bleibt das Problem für ihn genauso dringend heute, wie es gestern war. Er muss also erneut handeln. Ja, aber wie? Ja, das weiß ich nicht. Sag mal, Maigret, hast du überhaupt keine Angst um die Kleine? Glaubst du, dass sie in diesem Haus da drüben in Sicherheit ist? Ich könnte es sagen, wenn ich wüsste, wo Madame Martin heute Morgen unter dem Vorwand einzukaufen hingegangen ist. Entschuldige, ich muss noch mal telefonieren. Ja? Ich bin's noch mal, Lyca. Diesmal musst du dich um Taxis kümmern. Um Taxis. Ja, ich möchte wissen, ob ein Taxi heute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr in der Nähe vom Boulevard Richard Lenoir einen weiblichen Fahrgast aufgenommen hat und wohin das Taxi gefahren ist. Die Gesuchte ist blond, wirkt etwas älter als 30, ist eher schlank, aber dabei doch kräftig. Sie trug ein graues Kostüm und einen kleinen beigen Hut, hatte eine Einkaufstasche bei sich. Na, das kann doch nicht so schwer sein, das herauszufinden, Lyca. Heute Morgen waren doch bestimmt nur wenige Wagen unterwegs. Chef, ist Martin jetzt bei Ihnen? Noch nicht. Er wird nicht lange auf sich warten lassen. Und was den anderen betrifft, diesen Lorieux, so sind die Leute im Palais Royal dabei, in den Archiven nachzuforschen. Sie werden die Auskunft jeden Augenblick bekommen. Ah ja, danke. Das wird wohl Paul Martin sein. Augenblick, bitte. Ja? Ah, richtig. Kommen Sie rein. Danke. Louis, guten Tag, Madame. Weiter. Ja, verzeihen Sie, ich soll hier wegen meiner Tochter... Hallo, Monsieur Martin. Oh, guten Tag, Herr Kommissar. Nehmen Sie Platz. Oh, danke schön. Ein Calvados? Danke. Bitte, auf Ihr Wohl, Monsieur. Auf Ihres. Oh. Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich Sie herkommen ließ. Aber jetzt sind Sie ganz in der Nähe Ihrer Tochter. Sie können sie dann gleich besuchen. Ist ihr etwas passiert? Aber nein, ihr ist nichts passiert. Ich habe sie heute Morgen gesehen. Sie spielte ganz lieb mit ihrer neuen Puppe. Ja. Nicht nervös sein, Monsieur Martin. Und machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Sagen Sie sich, dass ich Ihre Geschichte kenne. Ich wollte Colette heute Morgen besuchen. Ich hatte mir geschworen, früh ins Bett zu gehen und rechtzeitig aufzustehen, um zu ihr zu gehen und ihr ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Auch das weiß ich. Ja, es ist immer dasselbe. Ich schwöre mir, nur ein Glas zu trinken. Gerade so viel, um mich zu stärken. Monsieur Martin, Sie haben nur einen Bruder? Ja, Jean. Er ist 6 Jahre jünger als ich. Zusammen mit meiner Frau und meiner Tochter ist er der einzige Mensch auf der Welt, den ich liebe. Und Ihre Schwägerin? Ja, die mögen Sie wohl nicht? Ich kann nichts Schlechtes über Lorraine sagen. Monsieur Martin, waren Sie Trauzeuge bei Ihrem Bruder? Ja, und Lorraine hat ihre damalige Hauswirtin als Trauzeugin. Sie hat keine Verwandten in Paris. Zu der Zeit war sie bereits waise. Ist irgendetwas Schlimmes passiert? Ja, das weiß ich noch nicht. Heute Nacht hat sich ein Mann als Weihnachtsmann verkleidet in Colettes Zimmer eingeschlichen. Hat er ihm etwas getan? Nein, er hat ja nichts getan. Im Gegenteil, er hat ihr eine Puppe geschenkt. Ja. Und als sie ihre Augen öffnete, da war er gerade dabei, 2 Dielen aus dem Fußboden hochzuheben. So. Glauben Sie, dass ich anständig genug aussehe, um Sie zu besuchen? Wenn Sie möchten, dann können Sie sich dann gleich ein wenig frisch machen. Danke. Sagen Sie, Ist Ihr Bruder jemand, der irgendetwas unter dem Fußboden verstecken würde? Er? Oh, nie im Leben. Auch dann nicht, wenn er etwas vor seiner Frau zu verbergen hätte? Er verbirgt nichts vor ihr. Und seine Frau ist nicht eifersüchtig? Monsieur Martin, Sie täten wirklich gut daran, mir zu sagen, was Sie denken. Immerhin geht es hier um Ihre Tochter. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass Lorraine so sehr eifersüchtig ist, aber sie ist selbstsüchtig. Wenigstens hielt meine Frau sie dafür. Meine Frau mochte sie nicht. Warum denn nicht? Sie sagte, sie habe zu dünne Lippen, sie sei zu kühl, zu glatt und immer in Abwehrstellung. Ihrer Meinung nach hat sie sich Jean den Hals geworfen wegen seiner Stellung, wegen seiner Möbel, seiner Zukunftsaussichten. Kam sie aus einer armen Familie? Sie spricht nie über ihre Familie. Nichtsdestoweniger haben wir herausbekommen, dass ihr Vater starb, als sie noch sehr klein war und dass ihre Mutter Putzfrau war. Hier, in Paris? Ja, irgendwo im Quartier de la Glacière. Mhm. Darum spricht sie nie von dem Viertel. Sie ist eine Person, die weiß, was sie will, wie meine Frau sagte. War sie Ihrer Ansicht nach die Geliebte Ihres ehemaligen Chefs? Ja. Meine Frau meinte, dass sie sich wie Eheleute benahmen und dass es für Lorraine praktisch war, einen Mann zu heiraten, der die meiste Zeit unterwegs ist. Wissen Sie, wo sie vor der Hochzeit gewohnt hat? Rue Pernell, das vierte oder fünfte Haus. Rue Pernell. Ja, auf der linken Seite ist eine Pension, die ruhig und anständig wirkt. Dort wohnen vor allem Leute, die in dem Viertel arbeiten. Aha. Möchten Sie sich jetzt rasieren, Monsieur? Ich schäme mich. Aber trotzdem, jetzt, da ich im Haus gegenüber meiner Tochter bin... Kommen Sie! Kommen Sie! Danke, danke. Ja. Meine Frau wird Ihnen das Bad zeigen. Oh, vielen Dank. Ich muss noch mal telefonieren. Oh, bitte, bitte. Hallo, Lucas. Ah, guten Tag. Sag mal, bist du im Augenblick im Büro unabkömmlich? Nicht unbedingt, aber ich habe die Informationen, um die Sie mich gebeten haben. Sofort, sofort. Du musst jetzt gleich in die Rue Pernell sausen, hörst du? Wo sich eine kleine Pension befinden muss. Ich muss nämlich alles über eine gewisse Lorraine Boitel wissen. Lorraine Boitel? Lorraine ja. Boitel. Die Wirtin der Pension war Trauzeugin bei ihrer Hochzeit mit Martin. Und Lorraine Boitel arbeitete zu der Zeit bei Lorieux. Ach, der vom Palais Royal? Genau, der vom Palais Royal. Ich muss nun wissen, ob sie ein Verhältnis miteinander hatten und ob er sie manchmal im Hotel besuchte. Das wäre eigentlich alles. Und beeil dich, es ist vielleicht dringender, als wir denken. Ja, Moment, Herr Chef, ich muss Ihnen noch etwas sagen. Ja, dann sag schon. Es betrifft den Fall Lorieux. Ah ja. Also, er war ein merkwürdiger Mensch. In seinem Geschäft, im Palais Royal, geschahen seltsame Dinge. Er verkaufte nicht nur Andenken von Paris und alte Münzen, sondern auch obszöne Bücher und Bilder. Das ist eine Spezialität dort. Ja, ist sogar nicht unbedingt sicher, dass sich dort nicht noch andere Dinge abgespielt haben. Und Lorraine Boitel? Also von ihr ist in dem Bericht kaum die Rede. Als Lorieux verschwand, war sie bereits verheiratet. Gut, und jetzt geh schnell in die Rue Pernell, mein lieber Lucas. Ich glaube mehr denn je, dass es eilig ist. Darf ich eintreten? Kommen Sie. Ja, danke. Oh, ich bin ganz durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie haben mir nichts zu danken. Sie gehen also jetzt zu Ihrer Tochter, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht, wie lange Sie gewöhnlich bei ihr bleiben und wie Sie an die Sache herangehen, aber ich möchte, dass Sie jetzt nicht von der Seite Ihrer Tochter weichen, bis ich Sie wieder abhole. Ja. Haben Sie das verstanden? Ja, gut. Ja, aber über Nacht werde ich wohl nicht bleiben können. Es ist besser, wenn Sie das tun, wirklich. Richten Sie es irgendwie ein. Besteht eine Gefahr? Das weiß ich nicht, aber Ihr Platz ist jetzt bei Colette. Guten Abend, Chef. Ach, lieber Lucas, schön, dich zu sehen. Na, so ein Glatteis. Bitte, das hat ja eine Kälte da draußen. Komm rein, leg doch ab. Danke. Ich fürchte, ich habe dich ganz schön auf Trab gehalten, was? Ja, wie immer. Komm. Also, du warst in der Rue Pernelle. Ja, aber es war viel einfacher, als ich dachte. Ich habe mit dem Wirt gesprochen. Erinnert sich der Wirt an diese junge Frau? Ziemlich gut, denn sie wohnte mehr als 3 Jahre in dem Haus. Ich habe gemerkt, dass er sie nicht mochte, dass sie furchtbar geizig war. Hat sie von Loriot Besuch erhalten? Also, bevor ich mich in die Rue Pernelle begab, ging ich im Kommissariat des Palais Royal vorbei, um eine Fotografie von ihm aus den Akten dort mitzunehmen. Ich zeigte sie dem Pensionsinhaber und er hat sie sofort erkannt. Sehr gut. Hat Loriot sie oft besucht? Im Durchschnitt 2 oder 3 Mal im Monat. Immer mit Gepäck. Er kam gegen 1:30 Uhr morgens und ging um 6 Uhr morgens wieder weg. Ich fragte mich zunächst, was das bedeuten könnte. Nicht? Ich überprüfte den Zugfahrplan. Es fiel mit den Reisen zusammen, die er in die Schweiz machte. Für die Rückfahrt nahm er den Zug, der mitten in der Nacht ankommt, und ließ seine Frau in dem Glauben, er habe den Zug genommen, der um 6 Uhr morgens ankommt. Sehr gut, sehr gut. Sonst noch was? Nein, nichts. Außer, dass Lorraine geizig mit Trinkgeldern war und dass sie, obwohl es verboten war, abends in ihrem Zimmer auf einem Spirituskocher kochte. Keine anderen Männer? Nein, nein. Abgesehen von der Sache mit Loriot führte sie ein geordnetes Leben. Aber wir haben den Taxifahrer gefunden. Großartig. Ja, der hat die Martin heute Morgen an der Ecke Boulevard Richard Lenoir und Boulevard Voltaire aufgenommen und sie zur Rue de Maubeuge in der Nähe der Gare du Nord gefahren. Sie hat das Taxi nicht warten lassen. Ist sie in den Bahnhof hineingegangen? Nein, nein. Sie ist vor einem Geschäft für Reiseartikel stehen geblieben, das an Sonnenfeiertagen geöffnet hat. Der Chauffeur hat sich aber nicht weiter um sie gekümmert. Versuch doch mal, Lucas, ein Geschäft für Reiseartikel zu finden, das gegenüber vom Gare du Nord liegt. Hier hast du das Telefonbuch. Ja, danke. Es wäre doch gelacht, wenn wir da Sachen nicht auf den Grund kämen. Heute war sicher in dem Geschäft nicht viel los. Die Menschen neigen dazu, mit größerer Genauigkeit sich an Ereignisse zu erinnern, die an einem Tag passieren, der sich von anderen Tagen abhebt, nicht wahr? Und wir haben ja jetzt immerhin Weihnachten. Hier, Chef. Ja? Ich hab's. Also. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Glück haben. Bitte. Hier ist die Nummer. Ja. 4, 9. Ja, hier spricht die Kriminalpolizei. Monsieur, bei Ihnen muss heute kurz vor 10 Uhr früh eine Kundin etwas gekauft haben, wahrscheinlich einen Koffer. Es handelt sich um eine junge Frau, blond, in einem grauen Kostüm, mit einer Einkaufstasche in der Hand. Erinnern Sie sich an eine solche Frau? Ja, ich selbst habe sie bedient. Eine elegante, blonde Dame. Sie verlangte einen billigen Koffer aus Kunststoff. Einen von denen, die wir an beiden Seiten der Eingangstür aufgestapelt haben. Etwas später stand ich in der Ladentür und sah sie mit dem Koffer in Richtung Bahnhof gehen. Aha. Könnten Sie sich auf eine 30 Minuten freimachen? Ich würde Sie dann bitten, besagte Dame für mich zu identifizieren. Mein Kollege, Inspektor Lucas, wird Sie begleiten. Ja, ich weiß nicht so recht, Herr Kommissar. Monsieur, man wird Sie zu einem bestimmten Haus bringen. Und dort gehen Sie bitte in den 3. Stock hinauf. Wenn die Concierge Sie unten am Eingang aufhält, dann sagen Sie ihr, Sie wollen zu Madame Martin. Dann klingeln Sie an der Tür am Ende des Flurs. Wenn Ihnen eine blonde Frau die Tür öffnet und wenn Sie diese Frau wiedererkennen, dann sagen Sie ihr, dass Sie sich in der Etage geirrt haben oder sonst irgendeine Ausrede. Ja, und dann? Und dann kommen Sie hierher und bestätigen mir, dass das die Person ist, der Sie heute Morgen die Tasche verkauft haben. In Ordnung, Herr Kommissar. Ich danke Ihnen vielmals, Monsieur. Auf Wiedersehen. Also, Lucas, dann mal los. Ja. Und bring mir den Verkäufer gleich her. Inzwischen telefoniere ich mit dem Präsidium, damit sie Torrance zum Gare du Nord schicken. Der zweite Zeuge wird der Angestellte der Gepäckaufbewahrung sein. Torrance muss ihn unbedingt aufstöbern. In Ordnung, Chef. Wir machen so schnell wir können. Ah, Ah, sehr erfreut, Monsieur, Sie zu sehen. Hallo, Lucas. Hallo, Chef. Ich möchte bemerken, dass ich nur unter amtlichem Zwang gehandelt habe. Haben Sie die Frau wiedererkannt? Sie ist es. Sie ist zwar etwas anders gekleidet, aber ich habe sie wiedererkannt. Hat sie sie auch wiedererkannt? Sie hat mich sofort gefragt, von wem ich komme. Und was haben Sie geantwortet? Ich weiß es nicht mehr. Ich war sehr verlegen, dass ich mich in der Tür geirrt hätte. Sie haben uns jedenfalls einen großen Dienst erwiesen. Wir wissen ja, wo Sie zu erreichen sind. Ihre Unkosten werden Ihnen selbstverständlich ersetzt. Das alles ist mir wirklich peinlich, Kommissar. Ich bedauere das außerordentlich, Monsieur. Aber nochmals vielen Dank. Und kommen Sie gut nach Hause. Ja, also dann guten Abend, die Herren. Guten Abend, Monsieur. Guten Abend, Monsieur. Glauben Sie, dass sie sich noch verteidigen wird? Bis zum Letzten wird sie sich verteidigen. Und eiskalt. Worauf warten Sie? Auf den Anruf von Torrance. Voilà. Torrance? Ja, ja, Chef. Also, der Koffer ist hier. Und wie Sie vorausgesehen haben, wollen Sie ihn mir nicht ohne Vollmacht rausgeben. Naja. Was den Angestellten angeht, der heute Morgen Dienst hatte, er wohnt in einem Vorort, in der Nähe von La Varenne-Saint-Hilaire. Aha. Geh und hol ihn her. Soll ich ihn zu Ihnen nach Hause bringen? Nein, nicht zu mir. Ins Haus gegenüber. In die dritte Etage, zu Madame Martin. Ich werde dort sein. Also, auf dann. In Ordnung, Chef. Komm mit, Lücker. Ja. Ja, das ist sie. Was? Ich sehe sie noch, wie sie den Aufbewahrungsschein nicht in ihre Handtasche, sondern in ihre Einkaufstasche aus grobem Leinen steckte. Diese Tasche, Monsieur? Genau die ist es. Jedenfalls ist es die gleiche Form und die gleiche Farbe. Dann danke ich Ihnen, Monsieur. Ich habe Sie lange genug aufgehalten. Sie können gehen. Guten Tag. Guten Tag. Es steht Ihnen frei, Madame, nichts zu sagen und auf keine Frage zu antworten. Ihr Mann wird um 11.17 Uhr ankommen. Vielleicht sind Sie in seiner Gegenwart gesprächiger. Er weiß nicht mehr als ich. Weiß er genauso viel wie Sie? Es gibt nichts zu wissen. Ich habe Ihnen alles gesagt. Sie haben sich damit begnügt, alles abzustreiten. In einem einzigen Punkt haben Sie nachgegeben, nämlich als die Sprache auf das möblierte Zimmer in der Rue Pernelle kam. Da haben Sie zugegeben, dass Ihr ehemaliger Chef Sie zwei- oder dreimal während der Nacht besucht hatte. Dennoch behaupten Sie, dass zwischen Ihnen nie intime Beziehungen bestanden hätten. Mit anderen Worten, er kam um 1 Uhr morgens geschäftlich zu Ihnen. Er kam vom Zug und hatte oft große Geldsummen bei sich. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass er manchmal mit Gold handelte. Aber ich habe nichts damit zu tun. Sie können mich deswegen doch nicht belangen. Hatte er eine große Summe in seinem Besitz, als er verschwand? Das weiß ich nicht. Er weihte mich doch nicht immer ein in diese Geschäfte. Geben Sie doch zu, dass der Mann, der in der letzten Nacht hier war, nichts unter dem Fußboden gefunden hat, weil Sie das Versteck gewechselt haben. Herrgott, ich weiß nicht einmal, ob sich jemals etwas unter dem Fußboden befunden hat. Als Sie erfuhren, dass der Mann hier gewesen war und das, was Sie verstecken, wieder in seinen Besitz bringen wollte, da haben Sie an die Gepäckaufbewahrung gedacht. Dort würde Ihr Schatz in Sicherheit sein. Aber ich bin nicht zur Gare du Nord gefahren. Es gibt tausende von blonden Frauen in Paris, auf die meine Beschreibung passt. Und was, Madame, haben Sie mit dem Aufbewahrungsschein gemacht? Ich bin überzeugt, dass er nicht hier in der Wohnung versteckt ist. Aber ich glaube zu wissen, wo wir ihn finden werden. Gratuliere! Setzen Sie sich bitte an diesen Tisch. Hier ist ein Blatt Papier. Wozu? Schreiben Sie. Ja, was soll ich schreiben? Ihren Namen und Ihre Adresse. Bitte. Danke. Heute Nacht, Madame, werden alle Briefe, die in diesem Viertel in den Kasten geworfen wurden, untersucht. Und ich wette, dass sich darunter einer mit Ihrer Schrift befindet. Wahrscheinlich haben Sie ihn an sich selbst adressiert. Ich sage nichts mehr. Wie Sie wollen. Und wie lange gedenken Sie noch hier bei mir zu bleiben? Auf jeden Fall bis zur Rückkehr Ihres Mannes. Werden Sie ihm von den Besuchen von Monsieur Lorieux in der Pension erzählen? Wenn es sein muss. Sie sind ein Scheusal! Jean weiß von nichts! Er hat mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun! Aber unglücklicherweise ist er Ihr Mann. Hallo, Chef. Ja? Janvier kümmert sich um den Brief. Ich habe Torrance unten getroffen. Er sagte mir, dass der Mann bei dem Weinhändler zwei Häuser weiter gewesen sei. Welcher Mann? Derjenige, der in der letzten Nacht hierher gekommen ist. Ich nehme an, Sie waren darauf gefasst, dass er wiederkommen würde, da er nichts gefunden hat. Vielleicht wird er diesmal in einer anderen Stimmung sein. Sie wissen, wer es ist? Natürlich weiß ich, wer es ist. Sein Name? Lorieux. Der darauf brennt, sein Geld wieder in seinen Besitz zu bringen. Das ist nicht sein Geld. Nehmen wir mal an, dass er es zu Recht oder zu Unrecht als sein Geld betrachtet. Dieser Mensch muss ziemlich auf dem Trockenen sitzen, Madame. Er hat sie zweimal besucht, ohne das zu bekommen, was er wollte. Er ist sogar als Weihnachtsmann verkleidet wiedergekommen und er wird noch einmal wiederkommen. Er wird sehr überrascht sein, Sie in unserer Gesellschaft anzutreffen. Und ich bin überzeugt davon, er wird gesprächiger sein als Sie. Entgegen der allgemeinen Annahme sprechen nämlich Männer viel leichter als Frauen. Glauben Sie, er wird bewaffnet sein? Das weiß ich doch nicht. Also ich glaube, er wird bewaffnet sein. Er hat ja lange genug gewartet. Ich weiß nicht, was Sie ihm erzählt haben, aber letztlich glaubt er es Ihnen nicht. Übrigens, er ist ein übler Kerl, dieser feine Herr. Es gibt doch nichts Brutaleres als diese Feiglinge, wenn sie wild zu irgendetwas entschlossen sind. Hören Sie auf! Sie wollen mir Angst machen. Aber, Madame, sollen wir uns zurückziehen, damit Sie ihn allein empfangen können? Bleiben Sie! Was wollen Sie wissen? Ist Geld in dem Koffer, den Sie bei der Gepäckaufbewahrung aufgegeben haben? Ja. Etwas weniger als 1 Million. Und wem gehört die Summe? Lorieux? Sie gehört genauso wenig Lorieux wie mir. Gehört sie einem seiner Kunden? Einem gewissen Julien Boissy, der oft ins Geschäft kam. Was ist aus ihm geworden? Er ist ermordet worden. Von wem? Von Monsieur Lorieux. Warum? Weil ich ihn habe glauben lassen, dass ich mit ihm weggehen würde, wenn er über eine größere Summe verfügte. Waren Sie da schon verheiratet? Ja. Ja, lieben Sie Ihren Mann denn nicht? Ich war mein ganzes Leben lang arm. In meinem ganzen Leben habe ich nur von Geld und von Entbehrungen sprechen hören. In meinem ganzen Leben wurde um mich herum nur gerechnet und auch ich musste rechnen. Wären Sie mit Lorieux weggegangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Für eine gewisse Zeit. Um ihm sein Geld abzunehmen. Lassen Sie mich in Ruhe! Wie wurde er ermordet? Monsieur Boissy war Stammkunde im Geschäft. Aha. Also ein Liebhaber erotischer Bücher. Er war ein Schwein. Wie die anderen. Wie Monsieur Lorieux. Wie Sie wahrscheinlich auch. Er war Witwer und wohnte alleine in einem Hotelzimmer. Er war sehr reich. Und auch sehr geizig. Alle reichen Leute sind geizig. Aber, Madame, Sie sind doch gar nicht reich. Aber ich wäre es geworden. Ja, wenn Lorieux nicht zurückgekommen wäre. Wie ist Boissy gestorben? Er hatte Angst vor einer Geldentwertung und wollte Gold haben, wie jeder damals. Monsieur Lorieux handelte damals damit und fuhr zu diesem Zweck regelmäßig in die Schweiz. Aha. Er ließ sich im Voraus bezahlen. Und eines Nachmittags brachte Monsieur Boissy eine größere Summe mit ins Geschäft. Ich war gerade nicht dort. Ich war einkaufen. Absichtlich? Nein! Und Sie ahnten auch nicht, was passieren würde? Nein. Versuchen Sie nicht, das mir in die Schuhe zu schieben. Sie vergeuden Ihre Zeit damit. Als ich zurückkam, war Monsieur Lorieux gerade dabei, die Leiche in einer großen Kiste zu verstauen. Haben Sie ihn erpresst? Nein. Und wie erklären Sie die Tatsache, dass er verschwand, nachdem er Ihnen das Geld gegeben hatte? Ich habe ihm Angst gemacht. Indem Sie ihm mit einer Anzeige drohten. Nein. Ich habe ihm nur gesagt, dass die Nachbarn mich etwas seltsam angeschaut hätten. Und dass es vielleicht ratsamer wäre, das Geld für einige Zeit in Sicherheit zu bringen. Ich erzählte ihm von einer Diele im Fußboden meiner Wohnung, die man leicht hochheben und wieder an seinen Platz tun könnte. Und er dachte, es wäre nur für eine kurze Zeit. Und zwei Tage später schlug er mir vor, mit ihm über die belgische Grenze zu gehen. Haben Sie das abgelehnt? Ich habe ihm eingeredet, dass ein Mann, der auf mich den Eindruck eines Polizeiinspektors gemacht habe, mich auf der Straße angehalten und mir Fragen über ihn gestellt hätte. Und da hat er Angst bekommen. Und ich habe ihm einen kleinen Teil des Geldes gegeben und ihm versprochen, ihm nach Brüssel nachzukommen, sobald die Gefahr vorüber wäre. Was hat er mit Boissys Leiche gemacht? Er hat sie in ein kleines Haus gebracht, das er auf dem Land an der Marne besaß. Und dort, so vermute ich, hat er sie vergraben oder in den Fluss geworfen. Und Sie konnten ihn 5 Jahre lang von hier fernhalten? Mhm. Ich schrieb ihm postlagernd, dass er gesucht würde und dass die Zeitungen nichts darüber schrieben, weil man ihn in die Falle locken wolle. Ich teilte ihm mit, dass ich ständig von der Polizei verhört würde. Ich habe ihn dann sogar nach Südamerika geschickt. Und vor 2 Monaten ist er wieder zurückgekommen? Ja, er war am Ende. Haben Sie ihm kein Geld geschickt? Wenig. Warum? Werden Sie mich festnehmen? Wie lautet die Anklage? Ich habe nichts getan. Ich habe Boissy nicht getötet. Ich war nicht da, als er starb. Und ich habe nicht geholfen, seine Leiche zu verstecken. Madame, machen Sie sich über Ihr Schicksal keine Sorgen. Sie haben das Geld behalten, weil Sie Ihr ganzes Leben lang etwas besitzen wollten. Nicht um es auszugeben, sondern um sich reich zu fühlen. Geschützt vor Armut. Das ist meine Sache. Und als Loriot zu Ihnen kam und Sie bat, ihm zu helfen, oder Ihr Versprechen, mit ihm zu fliehen, zu halten, da haben Sie Colettes Unfall als Vorwand benutzt, nicht an das Versteck herankommen zu können. Ist das richtig? Mhm. Sie haben versucht, ihn wieder dazu zu bewegen, ins Ausland zu gehen. Er hat sich in Paris versteckt, dieser Dummkopf. Er hätte doch jedem seinen Namen sagen können, ohne Angst. Und dann hatte er diese Idee mit dem Weihnachtsmann. Nur, dass das Geld nicht mehr unter dem Fußboden war. Es war hier, vor seiner Nase, in dieser Kommode. Er hätte nur die Schubladen aufmachen müssen. In einer Viertelstunde wird Ihr Mann hier sein. Und Loriot, der sich gegenüber aufhält, weiß das. Außerdem ist Loriot bewaffnet. Möchten Sie auf die beiden warten? Bitte nehmen Sie mich mit. Ich muss hier raus. Und der Gepäckaufbewahrungsschein? Postlagernd, am Boulevard Beaumarchais. Gehen wir schnell. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und Ihr Mann? Der Dummkopf ist mir doch scheißegal. Ach, so ist das. Und was ist mit Colette? Ach, soll sich doch die Alte um sie kümmern. Lucas, bitte bringe Madame Martin ins Präsidium. Bitte, Madame. Übrigens, Sie brauchen keine Angst zu haben, Madame. Loriot ist gar nicht in der Nähe. Sie verdammter Lügner! Sie haben gelogen! Ich hasse Sie, ich hasse Sie! Frohe Weihnachten, Madame! Wir brachten das Hörspiel Maigrets Weihnachtsfest nach Georges Simenons gleichnamiger Geschichte in der Bearbeitung von Leo Braune. Die Mitwirkenden waren Horst Christian Beckmann, Hilde Mikulic, Brigitta Köhler, Sonja Sutter, Karl-Michael Vogler, Klaus-Martin Heim, Katharina Lichtenberg, Klaus Brockmeier, Peter Scholz und Georges Urth. Aufnahme und Schnitt Reinhard Prosser und Gerda Eisendle. Regie Klaus Gmeiner. Das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg.